Dies sind unsere aktuellen Themen. Bollmann-Stiftung entscheidet über Zuschüsse, Ortsräte unzufrieden mit Leitbildbeteiligung und Kellerduell in Stöckse. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Die Bollmann-Stiftung unterstützt auch in diesem Jahr gemeinnützige Organisationen und Vereine, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, kranken und hilfsbedürftigen Menschen zur Seite zu stehen. Wichtigste Aufgabe der Bollmann-Stiftung ist die Unterstützung von regionalen Projekten zur Alten- und Gesundheitshilfe. Sie sieht ihren Zweck dabei insbesondere in der Förderung von ehrenamtlichen Kräften und Einrichtungen in diesem Bereich. Interessierte aus dem Landkreis Nienburg können noch bis zum 22. April Anträge auf Zuschüsse stellen. Die Ortsräte Holthoff und Erichshagen sind mit der Beteiligung am Entwicklungsprozess des Leitbildes für Nienburg unzufrieden. Dies wurde in der gemeinsamen Sitzung am Montagabend mitgeteilt. Man wünsche sich eine bessere Zusammenarbeit mit den einzelnen Ortsteilen, so Erichshagens Bürgermeister Tim Hoschild. Was bemängelt wurde, ist das Thema, dass die Ortsräte sich mit dem Thema der Leitbildgestaltung für das gesamte Stadtgebiet gar nicht befasst haben. Formaljuristisch, nach Rechtslage ist das sicherlich in Ordnung, weil die gesamte Stadt betroffen ist. Nichtsdestotrotz hätten wir uns als aktive Ortsteiler durchaus gewünscht, dass man uns auch Gehör verschafft. Und das ist halt weder in Langendamm noch in Erichshagen noch in Holthoff passiert. Und da würden wir uns halt wünschen, dass wir da noch ein bisschen mehr mitgenommen werden. Denn viele Ortsratsmitglieder sind halt nicht Mitglied im Stadtrat und haben daher wenig Informationszugriff. Und das wünschen wir uns, dass das jetzt im weiteren Verfahren noch passiert. Am Montag ist im Zeitraum von 9 bis 18 Uhr ein Skoda Fabia im hinteren rechten Fahrzeugbereich beschädigt worden. Dies hat die Polizei nun mitgeteilt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer verursachte einen Schaden von geschätzten 700 Euro und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzuzeigen. Die Polizei Stolzenau hofft nunmehr auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Heute Abend werden zwei Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga ausgetragen. Spannend wird es in Stöckse, dort kommt es zum Kellerduell der Grün-Weißen und des Schlusslichtes Nenndorf. Das Hinspiel konnte Stöckse noch mit 5:0 für sich entscheiden. Nun geht es für beide Mannschaften um viel. Stöckse kann sich mit einem Dreier Luft nach unten verschaffen, Nenndorf braucht dringend den Anschluss an die oberen Plätze. Beginn der Partie ist um 19.30 Uhr in Stöckse. Weiterhin spielt um 20 Uhr Loccum gegen Sebenhausen-Balge. 6 der letzten 11 Duelle konnte der TSV gewinnen, Sebenhausen-Balge nur 4. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.